Erster Leader für die Reise. Israel sagt, Feinde waren oft böse. Zweiter, sie waren böse, als ich jung war. Aber sie haben nicht gewonnen. Dritter, sie haben mir weh getan. Es war sehr schlimm. Vierter, Jahwe ist gut. Er hat die bösen Menschen gestoppt. Fünfter, alle Leute, die Zion hassen, sollen weggehen. Sechster, sie sind wie Gras auf dem Dach. Es stirbt schnell. Siebter, niemand sammelt dieses Gras. Es gibt keine Ernte. Achter, die Leute sagen nicht, Jahwe segne euch.